Jake hat Geburtstag. Begeistert schauten Herr Pfeffer, der Restaurantbesitzer, und Bürgermeisterin Gutherz auf die Eistorte, die vor ihnen stand. Fantastisch! Sie war riesig, bestand aus einer dicken Schokoeisschicht mit vielen Kerzen, in deren Mitte eine Figur stand, die ihrem Freund Jake wie aus dem Gesicht geschnitten war. An seiner Seite hockte eine kleine Husky-Hündin, Everest. Ja. Wir haben wieder mal eine super Torte gezaubert. Und die Everest-Figur ist Ihnen gut gelungen. Unser Geburtstagskind wird bestimmt ganz aus dem Häuschen sein, wenn er das sieht. Hurra! Hurra! Ja. Die Eistorte war für Jake bestimmt, der heute Geburtstag hatte und auf den eine große Überraschungsparty wartete. Hallo, Frau Bürgermeisterin. Sagen Sie, ist die Eistorte für Jakes Überraschungsfeier schon fertig? Und ob. Und sie ist rekordverdächtig. Wow! Darüber wird er sich sehr freuen. Sie sind die allerbesten Tortenbäcker der Welt. Danke, Ryder. Es ist eine Torte mit Jakes Lieblingsfrucht. Sie besteht fast nur aus Mangos. Jetzt müssen wir sie nur noch bis heute Abend zu Jakes Hütte bringen. Dann kann die große Überraschungsfeier beginnen. Ich hol den Lieferwagen. Wir sind schon unterwegs. Mal sehen, wie weit Everest ist. Everest hatte nämlich den Auftrag, die Berghütte, in der sie mit Jake wohnte, heimlich mit Girlanden und Luftballons zu verschönern. Hallo, Ryder. Ich bin mit dem Schmücken fertig. Das ist ja super. Ich hoffe nur, dass Jake nichts mitkriegt. Keine Sorge. Der ist noch eine ganze Weile beschäftigt. Er macht nämlich die Ketten von meinem Schneemobil sauber. Doch damit war Jake gerade fertig geworden. Das war's, Everest. Geschafft. Dein Schneemobil ist blitzeblank und startklar. Falls du vorhast, noch irgendwo mit mir hinzufahren, heute ist so ein besonders schöner Tag. Aber Everest tat so, als wüsste sie gar nicht, was Jake meinte. Gute Idee. Das hätte ich fast vergessen. Ich muss unbedingt mal wieder zu Kathi, zur Fellpflege. Oh, ist gut. Na dann, bis später. Warte, du musst unbedingt mitkommen, weil hier wird es total langweilig. Da hast du recht. Also machten sich die beiden auf den Weg hinunter in die Abenteuerbucht, wo Herr Pfeffer und die Bürgermeisterin gerade dabei waren, die Torte zu verladen. Jedenfalls hatten sie das vor. Herr Jemine, ich fürchte, die Torte ist viel zu groß für Ihren Lieferwagen. Ja, dann werden wir sie wohl den Berg hinauftragen müssen. Aber auch das funktionierte nicht. Oh, ich wusste, dass mit dem Rezept irgendwas nicht stimmt. 1000 Mangos sind wohl zu viel für eine Torte. Die Torte ist viel zu schwer. Wir werden sie nie rauf zur Hütte bekommen. Man soll niemals nie sagen, wir wollen es nicht nur unbedingt schaffen, sondern wir haben auch die Paw Patrol. Hilfe! Die Bürgermeisterin erreichte Ryder sofort. Frau Bürgermeisterin, was ist passiert? Die Torte ist zu groß für den Lieferwagen und zum Tragen ist sie zu schwer. Machen Sie sich keine Sorgen, wir werden sie rechtzeitig zur Hütte bringen. Keine Torte zu groß, keine Pfote zu klein. Paw Patrol, zur Zentrale! Ryder braucht uns! Die Fellfreunde ließen alles stehen und liegen und rannten zu dem gläsernen Fahrstuhl der Einsatzzentrale hinüber. Auch Marshall, der allerdings an der Schnur einiger Luftballons hängen blieb und in einen Farbkasten fiel, der auf der Wiese stand. Tut mir leid, ich mach heute mal blau und pink und grün und orange. Der Fahrstuhl fuhr los und während er die Fellfreunde hinauf in die Zentrale brachte, schlüpften alle in ihre Einsatzanzüge. Die Helfer auf vier Pfoten sind bereit, Ryder. Ryder schaltete den großen Bildschirm ein. Gut, denn wir haben heute einen wichtigen Auftrag. Wir müssen die riesige Überraschungsgeburtstagstorte für Jake zur Berghütte bringen. Und wir müssen es auf alle Fälle bis heute Abend schaffen. Rocky, wir brauchen dich, damit du für den Tortentransport einen Spezialwagen zusammenbaust. Nicht verschwenden, wiederverwenden. Rubble, du musst mit deinem Bagger kommen und dann ziehst du die schwere Torte auf Rockys Wagen den steilen Berg rauf zur Hütte. Rubble ist der Retter! Und die anderen vergessen bitte nicht, dass wir uns zum Sonnenuntergang bei Jake treffen. Ja, und dann rufen wir alle zusammen. Überraschung! Alles klar, die Helfer auf vier Pfoten legen los. Aufgeregt flitzten Rubble und Rocky zu der großen Rutsche in der Ecke und rutschten sie hinunter. Sie reichte bis zu den Garagen, in denen die Fahrzeuge der Fellfreunde parkten. Schnell sprang Rocky in seinen Recycling-LKW und Rubble in seinen Schaufelbagger. Und dann konnte es auch schon losgehen. Mit Ryder an der Spitze, der bereits auf seinem Quad saß und auf sie wartete, sausten sie los, Richtung Abenteuerbucht. Vor dem Restaurant von Herrn Pfeffer machte sich Rocky sofort an die Arbeit und hatte ihm nur einen Anhänger gebaut, der groß genug für die Torte war. Dann hob Rubble die Riesentorte mit seinem Kran vorsichtig an. Der Jake-Tortenwagen ist startbereit. Gut gemacht, Rocky. Langsam runterlassen, Rubble. Ja, wird gemacht. Die Torte ist sicher gelandet. Sorgfältig befestigte Ryder den Anhänger an Rubbles Schaufelbagger. Der Wagen ist angekoppelt. Nächster Stopp, Jakes Berghütte. Und beeilt euch, damit ihr noch rechtzeitig zur Party kommt. Wir nehmen heute einen anderen Weg, damit Jake uns nicht sieht. Also machten sich Ryder, Rubble und Rocky allein auf den Weg zum Berg. Aber so einfach wie gedacht war das leider nicht. Die Torte ist wirklich schwer. Also griff Ryder nach seinem Pawpad. Ja, Ryder, was ist los? Everest, es geht doch nicht so schnell, die Torte zur Hütte zu bringen. Kannst du Jake noch etwas länger davon abhalten, nach Hause zu gehen? Mach ich, Ryder. Ich lass mir irgendwas einfallen. Danke, Kathi, für die Fellpflege. Bitte, hab ich gern gemacht. Und was jetzt? Fahren wir rauf zur Hütte? Dann könnten wir wandern oder was Lustiges machen. Zum Beispiel mit Luftballons. Jake konnte es wirklich kaum glauben, dass anscheinend alle seinen Geburtstag vergessen hatten. Jake, wir müssen nur noch, Oh nein. Jetzt kam auch noch Captain Tollpatsch um die Ecke mit einem Stapel Partyhüte. Den durfte Jake auf keinen Fall sehen. Jake, ich glaube, du hast doch noch einen Klumpen Dreck übersehen. Captain Tollpatsch, ich bin hier mit Jake. Schnell versteckte der Captain die Hüte hinter seinem Rücken. Jake, ich glaube, Captain Tollpatsch braucht Hilfe bei der Flunder. Und übergab sie heimlich Kathi. Ja, mein Boot ist übersät mit Seepocken, die alle ab müssen. Oh, Jake, hast du das gehört? Wir müssen helfen, Seepocken abzukratzen. Seepocken abkratzen? Wie spannend. Das fand Jake zwar nicht, aber was sollte er tun? Rubble, Ryder und Rocky hatten unterdessen den Berg erreicht. Und der Weg hinauf wurde immer steiler. Mann, ist das eine schwere Torte. Deswegen können wir auch nicht schneller fahren. Hauptsache, sie fuhren überhaupt. Rubbles Bagger wurde nämlich immer langsamer. Und die anderen Fellfreunde konnten ihn mühelos überholen. Wir sehen uns auf der Party. Wir warten oben auf euch. Das wird ein Riesenspaß. Und Vorsicht mit der Torte. Leider gab es mit der ein Problem. Oh, oh, die Sonne ist zu warm. Es schmilzt. Zuma, du musst ganz schnell wieder zurückkommen. Beeil dich. Im Nu war Zuma an Ryders Seite. Was ist denn, Ryder? Die Eistorte schmilzt. Du musst sie mit deinen Luftkissenturbinen abkühlen. Alles klar, Ryder. Wird gemacht. Sofort setzte Zuma seine Turbinen in Gang. Es hat funktioniert. Super, dann fahren wir jetzt weiter. Jake ahnte immer noch nichts von seiner Überraschungsparty. Er war viel zu sehr damit beschäftigt, die Flunder zu schrubben. Aha, das sind also Seepocken. Also Spaß macht das nicht. Grinsend nickten sich Everest und Captain Tollpatsch zu. Natürlich heimlich, sodass Jake nichts merkte. Rubble redete unterdessen seinem Bagger gut zu. Nicht schlapp machen, Motor, du schaffst das! Du schaffst das! Du schaffst... Nein! Doch plötzlich fuhr er mit seinem Bagger über einen dicken Stein. Der Anhänger löste sich und rollte den Berg wieder hinunter. Mit der Eistorte. Was sollten sie tun? Chase, die Torte rollt runter. Wir brauchen unbedingt dein Rettungsnetz. Das ist ein Fall für Chase. So schnell es ging, raste Chase dem Anhänger und der Torte hinterher. Ich hab sie eingeholt. Netz! Und schleuderte sein Netz genau zwischen zwei dicke Bäume. Der Anhänger fuhr hinein, prallte ab und sauste den Berg wieder hinauf. Ich hab's geschafft! Zumindest so lange, bis er wieder langsamer wurde und rückwärts rollte. Knapp vorbei! Wuff! Hütchen! Geschickt warf Chase die Hütchen so hinter die Räder des Anhängers, dass dieser gestoppt wurde. Das hast du gut gemacht. Ist nichts passiert. Oh je, seht mal da! Die Sonne geht langsam unter und die Feier fängt bald an. Wir müssen die Torte schnell zur Berghütte bringen. Aber der Berg ist zu steil und die Torte ist viel zu schwer. Ja, wenn noch nicht mal mein Motor stark genug ist, um sie zu ziehen, dann müssen wir eine Tortenabschleppkette bilden. Also banden die Fellfreunde und Ryder ihre Fahrzeuge so aneinander, dass nun alle den Anhänger mit der Eistorte den Berg hinaufzogen. Hurra! Ja! Sky überwachte den Transport aus der Luft. Ryder, wir müssen uns beeilen, wenn wir vor Jake und Everest da sein wollen. Das Schneemobil von Everest war nämlich bereits auf dem Rückweg. Schneller, Fellfreunde! Ja, wir schaffen das, Ryder! Keine Sorge! Ryder, ich glaube, wir schaffen es doch nicht. Wenn wir alle mithelfen, dann schaffen wir es noch. Everest, wir sind schon fast, du weißt schon wo. Aber wir brauchen dich bei einem wichtigen Rettungseinsatz. Weg von zu Haus kenne ich mich aus. Ein Rettungseinsatz? Aber auch Jake spitzte die Ohren. Das wird spannend. Also eigentlich ist dieser Einsatz nur für Hunde. Everest, du musst alleine kommen. Jake, tut mir leid. Macht es dir was aus, nach Hause zu laufen? Nein, ich hatte sowieso nichts vor. Also gab Everest Gas und Jake lief zu Fuß weiter. Allein. So hatte er sich seinen Geburtstag wirklich nicht vorgestellt. So, Ryder, da bin ich. Was soll ich tun? Die Torte ist so schwer. Ohne dich sind wir zu langsam. Schlepphaken! Der Schlepphaken des Schneemobils verhakte sich an Ryders Quad. Dann setzte sich Everest an die Spitze der Kette. Gemeinsam erreichten sie die Berghütte, bereiteten schnell alles vor und warteten auf Jake. Naja, die Sonne geht langsam unter und mein Geburtstag ist fast vorbei. Jake war ziemlich enttäuscht, bis die Hüttentür aufflog. Überraschung! Super, ihr habt meinen Geburtstag doch nicht vergessen. Was hast du denn gedacht, Jake? Und es gibt eine Geburtstagstorte. Jake strahlte übers ganze Gesicht. Das ist ja eine Überraschung. Ich nehme meine Nase. Vielen Dank, meine Freunde. Ihr seid die Besten. Hey, wenn du Geburtstag feiern willst, ruf einfach. Überraschung! Gemeinsam ließen sie sich die Eistorte schmecken und feierten die ganze Nacht hindurch.